1. Cora, der Sohn Jis Haas, Ausdem Stamm Levi, Soe Dathin and Abiram, Dyson Eliabs Ausdem Stamm Reuben, Erhoben sich in Rebellion. 2. Sie schlossen sich mit 250 Angesehen in Mannen Aus Israel zusammen, die als Vorsteher und Ratscheren der Gemeindeienten, sich gegen Mose zu erheben. 3. Sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und erklärten, es ist genug. Die gesamte Gemeinde ist heilig, und Yahweh ist unter ihnen, warum erhebt euch dann über die Gemeinde Yahwehs? Fopgals Mose dies Hort, warf sich zu Boden. 5. Daraufhin antwortet Akora und seine gesamten Grupp, Morgen wird Yahweh Jutlich machen, wer im Gehort und wer heilig ist, in dem in zu sich kommen last, ne Dergenage, den erwalt, wird im nahe sein dürfen. 6. Tat Folgens, nehmt euch Rajafanen, Cora und all your Anhänger. 7. Legt fewer Hinien und Morgen vor Yahweh Rajawerk darauf, Dergenage, zu dem sich Yahweh bekennt, wird als heilig gelten. Es ist genug, Erson Levi's. 8. Mose sprach weiter zu Cora, Hort doch zu, Erson Levi's. 9. Genet es euch nicht, dass der Gott Israels euch aus der Gemeinde Israels ausgesondert hat, im euch zu sich nahen zu lassen, damit er den Diensten der Wohnung Yahwehs verrichteten der Gemeinde zur Verfügung steht, immer zu dienen. 10. Er hat dich samt allen deinen Brüdern, den Sohnen Levi's, zu sich kommen lassen, und nun fordert auch noch Priesterrechte? 11. Somit verschwört euch gegen Yahweh, du und dein ganz Grupp, den was ist Aaron, das gegen ihn mert. 12. Mose ließ Dathan und Abiram, Dyson Eliabs, Rufen, Sie weigerten sich jedoch und sagten, wir kommen nicht. 13. Genet es nicht, dass du uns aus einem Land, das von Milch und Honig überfloss, herausgeführt ist, uns in der Wust umkommen zu lassen, dass du dich nun auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen willst. 14. Du hast uns je tatsächlich in ein Land gebracht, das von Milch und Honig überfließt, und uns Felder und Weinberg zum Besitz gegeben. Meinst du, du konntest die Lut blind machen? Wir kommen nicht. 15. Die Word Mose saisonig und sprach zu Yahweh, wenn die dich nicht irem op für zu. Ich habe keinem von ihnen auch noch einen Esel genommen und keinem von ihnen etwas zu leid getten. 16. Mose sprach zu Cora, du und dein gesamte Grupp sollt euch morgen vor Yahweh versammeln, du, Sie und Aaron. 17. Jeder von euch soll sein Raucherfan nehmen, Raucherwerk darauflegen und Sie vor Yahweh bringen, 250 Raucherfanen insgesamt. Auch du und Aaron sollt jeder ihr Raucherfan bringen. 18. Daraufhin nahm jeder sein Rauchefan, legte für und Raucherwerk darauf. Sie stellten sich dann vor dem Eingang des Offenbarungszeltes auf, ebenso wie Mose und Aaron. 19. Cora versammelte die gesamte Gemeinde gegen Sie vor dem Eingang des Offenbarungszeltes, woraufhin die Herrlichkeit Yahwehs der ganzen Gemeinde erschien. 20. Yahweh sprach zu Mose und Aaron. 21. Sondert euch von dieser Gemeinde ab, damit ich sie sofort vernichten kann. 22. Sie warfen sich zu Boden und sprachen, O Gott, du Herr des Lebensodems in jedem Lebusen. Willst du, wenn ein einzelner Mann sundeit, gegen die gesamte Gemeinde wuten? 23. Yahweh sprach daraufhin zu Mose. 24. Sprich zur Gemeinde und befehl Zieht euch ausdem Bereich der Wohnungen von Cora, Dathan und Abiram Zurück. 25. Daraufhin begab sich Mose zu Dathan und Abiram, gefolgt von den führenden Mannen Israels. 26. O sprach zur Gemeinde, Zieht euch schnell von den Zelten dieser gottlosen Männer Zurück und berührt nichts, was ihnen gehort, damit nicht wegen all ihrer Sünden mit ihnen weggeraft werdet. 27. Daraufhin zogen Sie sich ausdem Bereich der Wohnungen von Cora, Dathan und Abiram Zurück. Dathan und Abiram jedoch waren herausgetreten und hatten sich mit ihren Frauen und ihren großen und kleinen Kindern vor dem Eingang ihrer Zelte aufgestellt. 28. Mose sprach, Darren sollte erkennen, dass Yahweh mich gesandt hat, all dies Taten zu vollbringen, und dass ich Sie nicht ausgeben. Antrieb verrichtet habe. 29. When dies man sterben yl mention und ihnen ne das Widerfahrt, was allen Menschen gewöhnlich Widerfahrt, dann hat Jahwe mich nicht gesandt. 30. When Jahwe jedoch etwas anerhortschaft und dierde ihren Mund offnet, seimit allem, was ihnen gehort, zu verschlingen, so dass sie lebendig in die Unterwelt hinabfahren, dann werdet erkennen, dass dies man Jahwe gelastet haben. 31. Also sein Reed beendet hat, spaltet sich der Boden unter ihnen. 32. Die Erde offnet ihren Mund und verschlang sie samt ihren Behausungen, allen Menschen, die Kora angehorten und ihrem gesamten Besitz. 33. Sie führen mit allem, was ihnen gehort, lebendig in die Unterwelt hinab, und die Erde schloss sich über ihnen, so dass sie mitten aus der Gemin verschwunden wären. 34. Ganz Israel, das ringsum stand, floh bei ihrem Geschrei, den sie befürchteten, die Erde konnte auch sie verschlingen. 35. Und für Jing von Jahwe aus und Wurzer die 250 Männer, die das Raucherwerk darbrachten.